Nun, Bruder, wenn das wirklich ernst gemeint ist, so... Du hast natürlich recht, wenn du sagst, dies sei nicht neu und gleiche allem, was wir schon tausendmal gelesen und gehört haben. Was aber tatsächlich neu und originell bei alledem ist und in der Tat dir allein gehört, zu meinem Entsetzen, das ist das, dass du bei alledem Blutvergießen aus Gewissensgründen gestattest und dies noch dazu, entschuldige mich, mit so einem Fanatismus tust. Hierin also liegt demnach auch der Hauptgedanke deines Aufsatzes. Denn diese Erlaubnis, Blut zu vergießen, dem Gewissen nach, das ist doch meiner Meinung nach schrecklicher als eine offizielle Erlaubnis zum Blutvergießen, eine dem Gesetz nach. Sehr richtig, es ist schrecklicher, pflichtete Porphyri bei. Nein, du hast dich wohl irgendwie hinreißen lassen. Hier liegt ein Irrtum vor. Ich will es lesen. Du hast dich sicher hinreißen lassen. Du kannst nicht so denken. Ich werde es lesen. Im Aufsatz steht das alles nicht. Dort ist es nur angedeutet, sagte Raskolnikow. Jawohl, jawohl. Porphyri rückte hin und her, konnte nicht stillsitzen. Mir ist es auch erst jetzt annähernd klar geworden, wie Sie Verbrechen auffassen. Aber entschuldigen Sie meine Zudringlichkeit, ich belästige Sie schon gar zu sehr, schäme mich selber. Aber sehen Sie mal, Sie haben mich vorhin zwar beruhigt bezüglich der Möglichkeit irrtümlicher Verwechslung der beiden Kategorien, aber mich beunruhigen hier nun wieder allerhand praktische Fälle. Wie nun, wenn sich ein beliebiger Mann oder Jüngling einbildet, er sei ein Lykurg oder Mohammed, ein zukünftiger versteht sich und nun frisch drauf los alle Hindernisse auf seinem Weg zu beseitigen beginnt. Es stehe ihm sozusagen ein weiter Marsch bevor. Zu einem solchen Marsch aber braucht man doch vor allem Geld. Nun, und so beginnt er denn, sich das Geld für den Marsch zu beschaffen. Sie verstehen? Samjotow prustete plötzlich in seiner Ecke vor Lachen. Raskolnikow blickte nicht einmal zu ihm hin. »Ich muss zugeben«, antwortete er ruhig, »dass mit solchen Fällen in der Tat zu rechnen ist. Dümmere und eitle Menschen fallen besonders leicht darauf herein, vor allem die Jugend.« »Sehen Sie.« »Nun, und was kann man dagegen tun?« »Was man dagegen tun kann?« meinte Raskolnikow mit leichtem Spottlächeln. »Es ist nicht meine Schuld. So ist es nun einmal, und so wird es immer bleiben. Er da sagte soeben«, Raskolnikow deutete mit einer Kopfbewegung auf Rasumichin, »dass ich Blutvergießen gestatte. Was ist denn dabei? Die Gesellschaft ist doch durch Verbannungen, Gefängnisse, Ermittlungsrichter, Zuchthäuser zur Genüge geschützt. Wozu sich da beunruhigen? So such doch den Dieb.« »Nun, und wenn wir ihn finden?« »Dann geschieht ihm ganz recht.« »Sie denken immerhin logisch. Aber wie steht es nun mit seinem Gewissen?« »Was geht Sie sein Gewissen an?« »Einfach schon aus Humanität.« »Wer ein Gewissen hat, der hat dann eben zu leiden, wenn er seinen Fehler einsieht. Das ist dann seine Strafe, außer dem Zuchthaus.«